Gegrüßet seist du, Maria, gebenedeit unter den Frauen, eine Jungfrau. Sie ist eine Jungfrau. Geboren unter den Sternen, Maria, Maria unter den Sternen geboren. Thank you. One, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. One, two, one, two, one, one, one, one. Check. Oh, Taliban. Taliban. Thank you. Mark-man. Hey, Mark-man. This is Radio Ninja. This is Radio Ninja. Pikachu. Pikachu, relax. Take it easy. Thank you.